Kapitel 10 Sätze und Satzverbindungen Infinitivsätze Infinitiv mit zu Übung 3 Stress Empfehlungen vom Arzt Lösen Sie die Übung mündlich oder schriftlich. Beispiel A Ich rate Ihnen, arbeiten Sie nicht so viel. Ich rate Ihnen, nicht so viel zu arbeiten. A. Ich rate Ihnen, arbeiten Sie nicht so viel. Ich rate Ihnen, nicht so viel zu arbeiten. B. Ich empfehle Ihnen, trinken Sie nicht so viel Kaffee. Ich empfehle Ihnen, nicht so viel Kaffee zu trinken. C. Essen Sie gesund. Versuchen Sie es. Versuchen Sie, gesund zu essen. D. Ich schlage Ihnen vor, machen Sie mal Urlaub. Ich schlage Ihnen vor, mal Urlaub zu machen. E. Treiben Sie Sport, fangen Sie bald an. Fangen Sie bald an, Sport zu treiben. F. Vergessen Sie nicht, nehmen Sie Vitamine. Vergessen Sie nicht, Vitamine zu nehmen.